Kapitel 4, Übung B4. Lesen und hören Sie den folgenden Text. Duzen Sie immer noch? Spätestens mit der New Economy kam das Du. Plötzlich duzte jeder jeden. In kleinen und großen Betrieben änderten sich die Umgangsformen radikal. Der Chef duzte seine Mitarbeiter, die Mitarbeiter duzten den Chef und man fühlte sich sehr modern. Aber anders, als sich das viele Mitarbeiter gewünscht haben, wurde das Verhältnis der Kollegen untereinander und zum Chef mit dem Du nicht automatisch einfacher oder persönlicher. Heute ist das gute alte Sie aus dem Jahre 1740 wieder auf dem Vormarsch. Selbst die jungen Leute siezen wieder mehr. Nach einer Umfrage des Instituts Allensbach waren 1993 59% der 16- bis 29-Jährigen schnell beim Du. Heute sind es nur noch 48%. Fast die Hälfte der jungen Leute überlegt genau, ob sie Du oder Sie sagen. Nach Meinung des Sprachwissenschaftlers Dr. Lutz Kunsch von der Gesellschaft für deutsche Sprache spielt das Duzen oder Siezen beim Umgang mit anderen eine wichtige Rolle. Eine Sie-Form bedeutet nicht nur ein distanziertes Verhältnis, sondern sie kann auch Respekt ausdrücken. Aber generell gilt, wer zu schnell duzt, gilt als unhöflich. Wer zu lange siezt, wirkt steif.